Kapitel 13 – Ein Haus in Flammen. Im Januar 2019 erklärte die schwedische Schülerin Greta Thunberg auf dem Weltwirtschaftsforum den Führungspersönlichkeiten der Welt: Unser Haus steht in Flammen. Im weiteren Verlauf des Jahres sollten sich ihre Worte, insbesondere in den Tropen, als beunruhigend prophetisch erweisen. Zwischen Juni und August wüteten Brände in den Regenwäldern des brasilianischen Amazonasgebietes. Natürliche Feuer sind in einer solchen Umwelt selten, aber die Abschwächung der Umweltschutzgesetze durch die Regierung, der langfristige Trend der Zerstörung, Zerstückelung und Abholzung der Wälder, der Klimawandel und die damit verbundene regionale Trockenheit führten zur größten Zahl aktiver Brände und dem höchsten Niveau von Waldrodung seit einem Jahrzehnt. Die Brände in Brasilien, aber auch in Peru, Bolivien und Paraguay hatten für die Biotope am Amazonas katastrophale Auswirkungen. Im August stiegen die Rauchfahnen bis in die oberen Atmosphärenschichten auf, verteilten sich über den Einzugsgebieten von Amazonas und Paraná und legten sich viele Kilometer entfernt über Großstädte wie São Paulo. Im Januar 2020 kam dann Rauch aus einer ganz anderen Quelle nach Südamerika. Natürliche Waldbrände sind in vielen Teilen Australiens während der Trockenzeit häufig. Zwischen Juni 2019 und Januar 2020 jedoch, dem schwarzen Sommer, waren die vom Menschen gemachten globalen Klimawandel verstärkten Brände so schlimm, dass der Rauch den Weg bis nach Chile und Argentinien fand. Und nicht nur das. Brände brachen sogar in den australischen Regenwäldern aus, einer Umwelt, von der Wissenschaftler geglaubt hatten, dass es dort eigentlich nicht brennen würde. Der Feuerwehrmann Renier van Randers, den ich kürzlich auf einer Reise zu den Atherton Tablelands kennenlernte, formulierte es so: In 20 Berufsjahren habe ich nie erlebt, dass diese feuchten Wälder brennen. Dieses Jahr hatten wir 2 lokale Ausbrüche, bei denen das Kronendach des Regenwaldes in Flammen stand. Beide Katastrophen machen auf eindringliche Weise deutlich, in wie großer Gefahr sich die Tropen und eigentlich unser ganzer Planet im 21. Jahrhundert befinden. Und der beunruhigende Aufwärtstrend bei den Waldbränden setzte sich im Amazonasbecken auch 2020 fort. Gleichzeitig zeigten sie wie in einem Brennglas, welche vielfältigen gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und ökologischen Faktoren die Entwicklung eines nachhaltigen Naturschutzes und politischer Lösungen so schwierig machen. Bei der Auswertung von Satellitenaufnahmen aus den Jahren 2000 bis 2012 zeigte sich, dass weltweit jedes Jahr tropische Wälder und Waldlandschaften mit einer Größe von 91.400 Quadratkilometern verschwinden. Eine Fläche ungefähr so groß wie Portugal. Deshalb ist leicht zu erkennen, warum die tropischen Wälder in Wissenschaft, Politik und Medien gleichermaßen häufig zum wichtigsten Schlachtfeld im Kampf um Nachhaltigkeit werden. Hinter ihrem Verschwinden können unterschiedliche Triebkräfte stecken. In manchen Fällen wollen Bauern mit niedrigem Einkommen Lebensmittel fürs eigene Überleben anbauen oder aber gewinnbringende Nutzpflanzen, die ihren Lebensunterhalt sichern. In anderen Fällen finanzieren multinationale Konzerne die Umwandlung großer Landflächen, um Produktivität und Profite zu maximieren. Eine weitere Bedrohung ist die Abholzung zur Bedienung der lokalen, nationalen und internationalen Nachfrage nach Holz. Eine selektive, gut bewirtschaftete Holzgewinnung kann zwar nachhaltig sein, aber schlecht regulierte Hauruck-Methoden sowie der Bau von Straßen und anderer Infrastruktur führen zur Zerstörung und Zerstückelung der Wälder. Und die Auswirkungen sind dann letztlich ebenso schlimm wie bei einer vollständigen Abholzung.